Es braucht die Einsicht, dass die wenigen 10.000 Menschen, die viel mehr haben, als sie jemals werden ausgeben können, davon deutlich mehr abgeben müssen. Denn nur dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen in unserem Land weiter oder auch wieder darauf vertrauen, dass die VertreterInnen des Volkes in den Parlamenten und Ministerien die Interessen der Allgemeinheit wirklich vertreten. Das lässt sich erreichen, indem die gewählten PolitikerInnen genau das tun und sich nicht mehr so sehr den Partikularinteressen einer kleinen, aber sehr wohlhabenden und einflussreichen Wählerschaft widmen. Natürlich haben die wenigen, aber einflussreichen Menschen, die eine gerechtere Verteilung des Reichtums in Deutschland ablehnen, argumentativ vorgesorgt. So erklärt sich die merkwürdige Art und Weise, wie wir über die schreiende Ungerechtigkeit unseres Steuersystems und die daraus folgende extreme Ungleichheit der Vermögensverhältnisse diskutieren. Immer wenn mal wieder jemand fordert, ungerechte Steuergesetze in Deutschland zu reformieren, ertönt zuverlässig der Vorwurf, ihr seid doch nur neidisch. Selbst wenn das stimmen sollte. Dieser Vorwurf kann die Forderung nach einem gerechteren Steuersystem nicht entkräften. Denn inhaltlich ist es egal, ob jemand mehr Steuergerechtigkeit fordert, weil er oder sie neidisch auf Reiche ist, oder ob jemand aus grundsätzlicher politischer Überzeugung an halbwegs gleichen Chancen für alle festhält. Demokratie stärken, das Wohlstandsversprechen erneuern. Wir sollten also wieder mehr ökonomische Fairness wagen. Denn das Wohlstandsversprechen wird unglaubwürdig, wenn gesellschaftliche Ungleichheit wächst und sich verhärtet. Und diese Ungleichheit ist die größte innere Gefahr für eine Demokratie. Damit Demokratie stabil bleibt, muss sie liefern und halten, was sie verspricht. Sicherheit, Freiheit und ein gerechtes Stück vom Kuchen für alle. Soziale Ungerechtigkeit macht uns alle ärmer, weil sie die demokratische Grundlage für unseren Wohlstand bedroht. Verschärfend kommt hinzu, globale Ereignisse wie die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und der Klimawandel verringern in vielen Teilen der Gesellschaft ganz realen Wohlstand und machen die Gesellschaft anfälliger für populistische Heilsversprechen. Vertrauen in den Staat und in die Demokratie lassen sich aber auf berechenbare Weise stärken, indem Ungleichheit verringert und Gerechtigkeit sowie Chancengleichheit gestärkt werden. Und damit sind wir, als ein Beispiel von vielen, wieder bei den Steuerprivilegien. Lastenausgleich 2.0. Die Vermögensabgabe. Um die immensen Kosten der Corona-Pandemie in Deutschland zu bewältigen, hat die Linksfraktion im Jahr 2020 einen neuen Vorschlag zur Umverteilung ausgearbeitet, den wir als Lastenausgleich 2.0 bezeichnen können. Reiche Menschen und Unternehmen sollen eine geringe prozentuale Abgabe auf ihr Vermögen zahlen. Weil diese wenigen Betroffenen aber so reich sind, kommt unter dem Strich doch eine Menge Geld zusammen. Damit sollen die Schulden abgetragen werden, die der Bund in der Corona-Pandemie angehäuft hat. Bemessungsgrundlage dieser Abgabe soll das individuelle Nettovermögen natürlicher Personen sein, also Immobilien, Aktien etc., minus der Schulden, die darauf lasten. Die ersten 2 Millionen Euro, bei Firmen sind es 5 Millionen Euro, sollen nicht besteuert werden. Erst Vermögen, das darüber liegt, würde besteuert, und zwar je nach Ausgestaltung mit 10 bis maximal 30% im Spitzenbereich.